Hallo und willkommen von Speaking Sie Deutsch. Speaking Sie Deutsch für heute, den 30. Mai 2005. Ich bin Hugh Golden. Ich bin wieder zurück nach drei lange Wochen. Heute Abend gibt es drei Themas. Die erste ist über mein ehemaliger Kollege Dan Gomez. Der hat am 11. Mai 2005 ums Leben gekommen. Und ich werde auch über Musik sprechen. Heute gibt es keine Filmkritik, sondern zwei Musikgruppenkritik. Ich habe auch am www.cult7.de eine Befragung gelesen. Und ich werde das auch oder haben tun. Und jetzt fangen wir an. Zuerst über Dan Gomez. Dan Gomez war eine Kollege. Er war mehr als eine Kollege. Er war ein guter Mensch. Und er hat am 11. Mai 2005 ins Leben gekommen. Und das ist für mich sehr, sehr echt, weil es genau ein Tag nach meinem Geburtstag war. Seitdem bin ich düster. Für die folgenden zwei Wochen habe ich keine Tanzen gemacht, kein Ausgehen gemacht, keine Spanisch Tanzen. Ich habe mich nur über Gedanken und überlegen, überleben und wie wichtig alles ist. Ich habe auch ein paar persönliche Sachen gearbeitet und erledigt. Und bevor heute könnte ich nicht über dieses Thema sprechen, aber ohne dieses Thema könnte ich keinen Podcast machen. Für Dan Gomez, ich hatte ihn ein letzter Zeit gesehen und ich sage jetzt für Dan Gomez: Ruhe in Frieden. Ja, es ist schade, aber im Leben gibt es Tod. Und manchmal gibt es Tod für Männer, die gut und hilfreich und sympathisch sind. Und jetzt, nach einem Moment, spreche ich jetzt über zwei Musikgruppen, die ich habe während dieser Zeit gesehen. Die erste ist die Gruppe Stereo Total. Und ich habe sie vor einer Woche gesehen, am Sonntagabend um 11 Uhr in die Nacht. Und das Show war sehr gut. Stereo Total ist eine Gruppe, die aus Berlin kommt. Sie singt französische, deutsche und englische Lieder. Und jetzt gehen sie auf Tour durch Nordamerika. Ich habe sie bei Lee's Palace gesehen, mit ein paar Freunden. Und das war sehr gut. Sie haben auch eine Website, und das ist www.stereototal.de. Ich kann sie empfehlen. Sie sind gut. Ich habe auch eine CD gekauft, aber ich habe das CD zu einem Freund vermieten, und sie hat noch nicht mein CD zurückgegeben. Und gestern, ich habe auch ein. Oh, ich habe nicht gesagt, was für ein Musik spielt Stereo Total. Stereo Total spielt elektronische Pop und sie sind gut. Sie sind wie. Man kann ein Vergleich nicht mit Wir sind Helden, weil sie sind nicht so fresh wie Wir sind Helden, aber sie sind sehr gut. Aber gestern hatte ich die Gelegenheit, die Gruppe, die Jazzband Swingin' Rosie zu sehen, zu hören. Sie war bei The Rex Hotel hier in Toronto. Und sie sind eine Trio, die ich habe auch die Gelegenheit danach mitzusprechen. Und mit der Kira Ka Callahan, Shannon Buchbusch und Chantel Wilson. Und sie nicht sehr berühmt außer Toronto, aber sie hat hier viele, viele Jazzmesse und in Kneipe und natürlich im Rex Hotel gespielt. Sie sind schön. Sie spielt Jazzmusik von der 30er Jahren und für mich das ist gut, aber für sie vielleicht und für ihn vielleicht das gefällt ihnen nicht. Und sie haben auch eine Website und das ist www.swingrosie.com. Das ist www.swingrosie.com. Ich würde alle diese Webseiten auf speakingsiedeutsch.blogspot.com. Und wenn Sie Lust haben, gehen Sie einfach da für mehr Informationen. Und jetzt ist das dritte Thema für heute. Ich von Stephanies Webseite stephanie.net. Ich habe einen Artikel früher gelesen über. Ah, und das Artikel war von www.cult7.de. Es gibt dort Fragen, lustige Fragen, nicht etwas Besonderes. Nur 7 bis 20 Fragen über nichts Besonderes. Aber es ist lustig und gut, wenn man ein Thema auf Deutsch Spontanität über zu sprechen. Verzeihung, mir ist ein bisschen krank, deshalb meine Stimme ist nicht sehr gut heute. Also, ich gehe weiter. Es gibt dort www.code7.de eine von 27.05.2005 7 Fragen und es gibt und die Frage ist: In der guten alten Tradition der Liebe ist Strips? 7 Fragen. Und natürlich muss ich die Fragen antworten. Liebe, für mich Liebe ist alle Sachen. Liebe ist etwas nicht einfach zu erklären, aber es ist etwas einfach zu sehen. Man kann einfach sehen, wenn ein anderer verliebt ist. Man kann einfach sehen, wenn zwei Personen sind total in Liebe und sie sehen nur einander. Ich habe auf meiner anderen Webseite, The Union, ein Gedicht geschrieben. Und das war, und ich glaube, das ist besser als jetzt, wenn ich versuche für die Worte, weil ich das schon gemacht habe. Und ich übersetze sie jetzt. Manchmal. Manchmal sogar Männer sie liebt, sogar machen Fehler manchmal, machen Leider manchmal. Aber sie machen auch Sachen, von denen sie lächeln. Und wenn sie mit ihr oder ihm, und wenn du mit ihm oder er nichts, denkst du auf ihr. Und eine Gedanke, nur eine Gedanke, verlässt jeder Stress, und sich umarmen ist besser als Wein, ist besser als alles. Das ist Liebe. Für mich, das ist Liebe, das ist Romantik. Wenn man kleine Überraschungen macht, wenn man die Augen zumachen und denken für mich eine Frau, und das ist für mich Romantik, das ist Liebe. Ich habe das nicht jetzt. Das war die erste und zweite Frage. Und die dritte, Entspannung. Entspannung für mich ist, wenn ich träume von guten Sachen, wenn ich kann im Sessel sitzen und einen guten Film sehen, oder wenn ich laufe. Ich finde, dass wenn ich laufe, fühle ich mich frei. Und das ist für mich Entspannung. Auch wenn ich nicht Gewicht mache, fühle mich. Das finde ich auch Entspannung. Und die vierte, Genuss, Plaisir, oh, das ist Französisch. Ich habe genau Probleme mit Französisch, aber das ist für später. Für mich, Entspannung und Genuss sind beides. Manchmal bei meiner Arbeit finde ich Genuss, wenn ich viel zu tun habe und wenn alles nicht in Ordnung, und es ist nicht ein regelmäßiger Tag und es gibt viele Stress. Und für mich, bei meiner Arbeit, das ist für mich Genuss. Es ist komisch. Ich weiß, ich bin nicht wie viele andere Männer, aber für mich, das ist gut. Und Sommer, die fünfte Frage. Sommer ist für mich ein Wort. Bau. Die Konstruktion. Denn hier ist im Sommer viel Konstruktion. Es gibt einen Witz über Toronto. Das Witz ist, dass in Toronto gibt es nur zwei Saisons, Winter und Konstruktion, weil immer im Sommer machen sie Arbeit für die U-Bahn, für die Straße, für die Autobahn. Ja, war hier im Winter, aber im Winter haben wir auch viele Mitarbeiter, die im Winter arbeiten müssen. Sogar wenn es sehr kalt ist, auch wenn es minus 30 Grad Celsius ist, nur wenn es schneit, darf dieser Mann nicht arbeiten. Und das ist nicht komisch, das ist nicht lustig. Und die sechste, Musik ist für mich, Musik gefällt mir sehr, außer Country Musik. Ich finde Country Musik zu traurig. Es gibt genau Leiden und Leidengeschichte. Ich finde, Ich finde jetzt, dass ich keine Lust haben für Liebelied, für Lied, die über Liebe singt. Aber das ist nur kürzlich, nicht immer. Die sechste. Humor ist gut. Humor ist für mich wichtig. Humor ist für mich gut. Es ist wichtig, um besser andere Männer zu machen. Ja, zum Beispiel früher, wenn ich mit einer Freundin gesprochen hat, habe ich einen Witz gemacht, dann weiß ich, dass sie geht danach schon besser. Und manchmal, man hat nicht die Antwort für alles. Man weiß nicht, was die anderen sollten machen, um ein Problem zu erledigen. Wenn man einen Witz machen kann, dann ist das sehr wichtig für. Also heute, weil ich schon wie immer ein bisschen krank ist, ich will nicht weitergehen. Ich möchte Creative Commons und archive.org danken für den neuen Speicherraum für diesen Podcast. Ich muss Stephanie danken. Stephanie ist eine Deutsche, die ich kürzlich kennengelernt habe. Und wir hatten letzte Woche eine Unterhaltung für 2 Stunden. Ich danke Sie für Lesen. Und ich muss auch natürlich dann meine gute Freundin Rita danken. Für letzte Woche, ich habe mit ihr und ihre Freunde ausgegangen. Und mein Französisch ist so schlecht wie keine. Ich kann nicht mehr so gut Französisch sprechen. Aber das kann ich nicht jetzt sagen. Denn ich muss für meine deutsche Prüfung, die beide deutsche Prüfung, vorbereiten. Ich will auch natürlich ein bisschen mehr Französisch sprechen, aber es ist nicht die Hauptsprache jetzt. Also, das ist alles für jetzt. Ich bin Hugh Gordon und ich danke Ihnen für Hören und wünsche Ihnen gute Nacht.